Ich habe mal ein Lied von mir nochmal neu remastert und ja, dieses Lied ist für alle Frauen, die auf Arschlochmänner stehen. Leider. Ich kann nicht mehr sehen. Trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, Gefühle haben sich gedreht und ich bin viel zu träge, um aufzugehen. Es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben. Haben den Regen gebogen und uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schlussfahrt zu wenden. Nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten, haben uns verzettelt. Uns verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. Es war ein Stück vom Himmel, dass es dich gibt. Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Der nordische Nobel, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Den Film getanzt in einen silbernen Raum, vom goldenen Balkon die Unendlichkeit bestaunt, heillos versunken. Trunken und alles war erlaubt, zusammen im Zeitraffer mit Sommernachtstraum. Denn du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt und nordisch nobel. Deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Dein sicherer Gang, deine wahren Geschichten, deine heilige Würde, dein unerschütterliches Geschick. Du hast der Führung deine Stirn geboten, hast ihn nie verraten, deinen Plan vom Glück, deinen Plan vom Glück. Ich gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert, neue Zeitreise in der offenen Welt, denn ich habe dich sicher in meiner Seele. Und ich trage dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Und ich trage dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Ja, ich habe mal ein Lied von mir neu remastert und ja, dieses Lied ist für alle Frauen, die auf Arschlochmänner stehen.